atemberaubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Puppenmacherin. Wenn sich Anwälte in mein Büro verirren, bedeutet das meist eine Menge Ärger. Doch diesmal war alles ganz anders. Die Frau sah aus wie eine teure Versuchung, die sich unsereins höchstens in einem Traum leisten kann. Umso schöner war die Verlockung, der attraktiven Anwältin meine Dienste anzubieten. Sie nehmen den Auftrag an, bevor ich Ihnen gesagt habe, um was es geht? Ich bin heute total gut drauf. Das passiert bei mir nur alle 12 Jahre einmal. Das sollten Sie umgehend ausnutzen. Wie wäre es mit einem Schluck edlen Brandes, bevor wir zur Sache kommen? Ich dachte, Sie seien ein seriöser Privatdetektiv. Da habe ich mich vermutlich in der Tür geirrt. Das haben Sie nicht. Schon der geringste Vorschuss macht aus mir einen seriösen Menschen, der sogar dann noch pünktlich ist, wenn der Sensenmann ruft. Ich benötige einen Detektiv, der einen Auftrag sowohl seriös als auch verschwiegen erledigt. Kein Problem, kein Problem. Ich bin so verschwiegen, dass nicht mal die Steuerbehörde weiß, was ich genau arbeite. Mein Klient geriet vor einer Woche in eine delikate Situation. Darin kenne ich mich aus. Das bezweifle ich nicht. Ist Ihr Klient versehentlich bei der falschen Dame gelandet? Oder war es gar ein Herr? Er wurde von einer Frau angesprochen und zu ihr nach Hause eingeladen. Das hört sich nach einem simplen Seitensprung an. Mein Klient erinnert sich nicht mehr daran, was genau in der Nacht vorgefallen ist. Das kann durchaus von Vorteil sein. Er glaubt, dass die Frau ihn betäubt hat. Er wurde ausgeraubt. Nein, aber die Frau hat ihm eine Nacht seines Lebens geraubt. Au. Mein Klient möchte gerne wissen, was in dieser Nacht vorgefallen ist. Und weshalb fragt er nicht einfach bei der Dame nach? Er möchte dieser Dame nie mehr gegenübertreten. Was genau möchte er wissen? Er möchte wissen, ob es in dieser Nacht zu sexuellen Handlungen kam, die möglicherweise folgenreich sein könnten. Drücken Sie sich nachts auch so gewählt aus? Da müssen Sie meinen Mann fragen. So genau wollte ich es auch nicht wissen. Ihr Klient befürchtet also, die Nacht könnte gesundheitliche oder stammbäumige Folgen nach sich ziehen. Genau so ist es. Vor allem Letzteres ist von Belang. Eine Schwangerschaft muss ausgeschlossen werden. Und ich soll die Dame aufsuchen und befragen. Die Dame sucht sich die Männer offenbar ganz gezielt aus. Besitzen Sie einen teuren Anzug und teure Schuhe? Vielleicht kann mir Ihr Mann ein paar Schuhe ausleihen. Ich erwarte Ihren Bericht spätestens in einer Woche. Und wie wäre es mit ein paar Einzelheiten über Ihren Klienten? Das muss genügen. Au, hoppla. Ich hoffe, Sie verstehen, wie delikat die Angelegenheit ist. Der Mann auf der Titelseite gehörte zu jenen Leuten, die Depressionen kriegen, wenn eine Woche lang kein Artikel über sie erscheint. Er war mit einer Frau verheiratet, die vor allem wegen ihres Vermögens berühmt war. Und er hätte sich seinen glamourösen Lebensstil ohne diese Frau nicht leisten können. 2 Tage später saß ich am Abend in jener Bar, in der die verhängnisvolle Nacht ihren Anfang genommen hatte. Interessieren Sie sich für Kunst? Nur wenn dadurch der Flirtfaktor ins Unermessliche steigt. Männer, die sich für Kunst interessieren, sind Langweiler. Mein Büro ist ganz offiziell eine kunstfreie Zone. Dafür darf darin geraucht werden. Mich interessieren Gesichter. Da kann ich Ihnen nur eines anbieten. Von all den Männern hier kommen Sie meinem Ideal am nächsten. Das sollten wir umgehend feiern. Bei mir wird gerade umgebaut, deshalb schlage ich vor, dass wir zu Ihnen gehen. Ich sagte nicht, dass Sie mein Typ sind. Ich sagte nur, dass Sie der am wenigsten Langweilige hier sind. Was würden Sie mit mir machen, wenn ich Ihr Typ wäre? Abschleppen. Und das klappt immer. Männer sind eitel. Wenn eine Frau so tut, als würde sie auf den Mann abfahren, dann leistet er keinen Widerstand mehr. Sie tun nur so. Die Männer, die ich abschleppe, gefallen mir. Aber nicht so, wie es sich die Männer vorstellen. Und was machen Sie mit den Männern? Das werden Sie nie erfahren. Und wenn ich mich einer Gesichtsoperation unterziehe? Ähnlichkeit kann man nicht operativ erreichen. Dazu muss die Symmetrie von Natur aus stimmen. Und es muss ein Männergesicht sein. So ist es. Ich glaube, heute wird das nichts mehr. Ich gehe nach Hause. Soll ich Sie begleiten? Die Nacht ist dunkel und einsam. Und überall lauern Gefahren. Sie sollten weniger Parolen dummer Politiker lesen. Die größte Gefahr für Frauen lauert zu Hause und trägt einen Ehering. Ich komme gut alleine zurecht. Sie stand auf und ging schnurstracks zum Ausgang. Ich wartete ein paar Sekunden und folgte ihr. An einer Tramhaltestelle setzte sie sich auf eine Parkbank. Offenbar hatte die Frau nicht nur mein Interesse geweckt. Eine andere Frau holte mich ein und zupfte mich am Ärmel. Kennen Sie die Frau? Genauso gut, wie ich Sie kenne. Sie haben in der Bar mit ihr gesprochen. Es soll vorkommen, dass sich attraktive Frauen mit attraktiven Männern in einer Bar unterhalten. Was hat sie Ihnen gesagt? Was geht Sie das an? Die Frau hat mit meinem Freund gesprochen und seither ist er verschwunden. Er hat sie von einer Minute auf die andere verlassen. Wir sind kein Paar, aber wir verstehen uns gut. Er unterhielt sich mit der Frau und sagte mir, dass er mit zu ihr geht. Das war vor einer Woche. Seither ist sein Handy ausgeschaltet und er ist auch nicht zur Arbeit erschienen. Vielleicht ist er der Frau verfallen und hat ihr angeboten, künftig als Hausmann für sie zu arbeiten. Wir sollten ihr folgen. Sollten wir das? Mein Name ist Natalie. Natalie Lercher. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Ich traue mich nicht alleine und zur Polizei will ich nicht. Also noch nicht. Gegen ein kleines Entgelt könnte ich Ihnen behilflich sein. Sie wollen Geld dafür, dass Sie mich begleiten? Ich kann für Sie herausfinden, was mit Ihrem Freund geschehen ist. Darin bin ich richtig gut, glauben Sie mir. Genügen 50 Franken? In welchem Jahrhundert leben Sie? Sie steht auf und geht weiter. Da! Sie winkt einem Taxi. Los, machen Sie schon. Wir müssen auch einem Taxi winken. Ich übernehme die Fahrkosten und Sie das Trinkgeld. Bei so viel Großzügigkeit kann unser Eins nicht widerstehen. Wir ließen uns endlos durch die Nacht fahren, bis wir schließlich vor einem dunklen Gebäude landeten, das früher eine Fabrik für Kugellager beherbergte, mittlerweile aber anderweitig genutzt wurde. Sehen Sie etwas? Sie sollten die Taschenlampe ruhig halten. Sieht aus wie eine Wohnung. Glauben Sie, dass die Frau hier lebt? Auf alle Fälle stehen Tassen rum und da hinten erkenne ich einen Kühlschrank. Aber weshalb brennt nirgendwo Licht? Vielleicht ist die Frau eine vorbildliche Kämpferin gegen den Klimawandel. Was ist das da? Sieht nach einem Bett aus. Da liegt jemand auf dem Bett? Das sehe ich auch. Und er trägt keine Unterwäsche. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist er. Was? Ihr vermisster Freund liegt nackt auf dem Bett. Aber das ist nur der Kopf und der Oberkörper. Ja, ich sagte bereits, dass der Herr keine Unterwäsche trägt. Sie hat ihn zersägt, dieses Monster. Wir müssen die Polizei rufen. Sofort. Sie vertippte sich einige Male auf dem Handy, was zur Folge hatte, dass sowohl die dargebotene Hand als auch die Feuerwehr und die sprechende Uhr erfuhren, welch grausamen Fund wir gemacht hatten. Die Polizei erschien auf Sparflamme. Offenbar wurden nächtliche Einsätze nur noch nach Einreichung von mindestens 12 Formularen bewilligt. Immerhin schafften es die wenigen Beamten innerhalb weniger Minuten, die Fabrik in ein Chaos zu verwandeln. Als endlich wieder Ruhe herrschte, standen wir gebannt vor einem Torso. Üble Sache, Baloui. Ein Einsatz mitten in der Nacht. Und was finden wir vor? Eine Puppe. Durch das Fenster sah es so echt aus. Die Frau vermisst ihren Freund. Das Gesicht der Puppe sieht verblüffend lebensecht aus. Latex, Maloney, damit vergnügen sich einsame Männer. Wenn Frauen jetzt auch noch solche Spielzeuge herstellen, dann liegt das an den Medien, Maloney. Richard ist verschwunden. Und eine Puppe, die verblüffend echt aussieht, liegt hier auf dem Bett. Sie sollten die Frau, die hier wohnt, verhaften. Wir können nicht jeden verhaften, nur weil jemand das gerne möchte. Eine Puppe zu machen und sie zu sich ins Bett zu legen, ist nicht strafbar. Einen Menschen verschwinden zu lassen, ist strafbar. Tun Sie endlich etwas. Zu dieser späten Stunde ist Gähnen seine Hauptbeschäftigung. Wir müssen Prioritäten setzen, Maloney. Ohne Leiche kein Mord und ohne Mord keine Kostenstelle und ohne Kostenstelle keine Liste und ohne Liste keine Übersicht und ohne Übersicht herrscht das Chaos. Vielleicht hat sie Richard ausgestopft. In diesen Serienkillerfilmen machen die Leute andauernd schreckliche Dinge. Auch in Seifenopern machen Leute schreckliche Dinge. Aber wird deshalb das Leben so einer Seifenoper oder Arztserie? Wer sich so viel Schund anschaut, muss sich nicht wundern, wenn das Gehirn darunter leidet. Sie sollten Kreuzworträtsel lösen, dann könnten sie in vernünftigen Zusammenhängen denken. Gleich wird er eine neue Theorie aufstellen. Intelligentes Leben begann auf dem Planeten Kreuzwort und wurde von A2 bis A7 ins Weltall katapultiert. Es ist durchaus möglich, dass das Leben durch einen Meteoriten auf die Erde gebracht wurde. Ich habe ein Buch gelesen. Weshalb werden Universalexperten wie Sie nicht von Außerirdischen entführt? Sie könnten ferne Galaxien leeren, weshalb auf der Erde Mörder ungeschoren davonkommen. Ohne Leiche kein Mord, Maloney. Richard ist entführt worden, da bin ich mir sicher. Für Entführungen sind wir nicht zuständig. Der zuständige Beamte ist am Morgen von 9.15 Uhr bis 9.30 Uhr aktiviert. Ach, der Beamte liegt die restliche Zeit im Koma. Unsere Telefonzentrale wurde modernisiert. Für jedes Anliegen gibt es einen Zeitrahmen von 15 Minuten, um sich zu melden. Das ist effizient, Maloney. Wer zu früh oder zu spät anruft, kommt in die Warteschlaufe und darf sich die fröhlichen Polizisten anhören. Oh. Die singen fröhliche Lieder im Drei-Minuten-Takt. Wer nach einer halben Stunde noch nicht aufgelegt hat, wird ernst genommen. Ich muss mir eine halbe Stunde singende Polizisten anhören, um einen Entführungsfall zu melden? Wenn Ihr Anliegen echt ist, würden Sie auch eine Stunde ausharren. Das ist Psychologie, Maloney. Frau Lercher beharrte darauf, dass ihrem Freund etwas zugestoßen sein musste. Doch der Polizist verwies auf den Dienstweg und die dafür vorgesehene Telefonnummer, die nur 12,95 Franken in der Minute kostete. Ich hatte eine bessere Idee. Wir sollen hier vor der Fabrik auf die Mörderin warten? Noch wissen wir nicht, ob die Frau eine Mörderin ist. Vielleicht hat sie ihren Freund dafür bezahlt, dass er Modell für sie stand. Und weshalb ist er jetzt verschwunden? Ja, Sie da. Haben Sie mir 23,50 für die Notschlafstelle? So viel kostet eine Übernachtung. Nein, eine Flasche Wodka, damit er echt die Notschlafstelle überleben kann. Er soll verschwinden. Solche Menschen riechen schlecht und belästigen Frauen. Nein, Moment. Ich wasche mich immer, wenn es möglich ist. Ja, das riecht man. Ja, diese Duschgels. Pures Gift, davon will man Hippolyt und kann keine Kinder mehr zeugen. Das ist erwiesen, das stand in einer dieser Konsumentenzeitschriften. Sie lesen Konsumentenzeitschriften? Ja, alles was giftig ist, das finde ich hochinteressant. Leider machen die nie Tests mit Wodka, sonst hätte ich längst auf den gesündesten gewechselt. Sind Sie jede Nacht hier unterwegs? Ja, da drüben, sehen Sie, das ist die Fernheizung, Verbrennungsanlage, da stimmt. Strömt warme Luft nach oben. Damit werden die Häuser geheizt. Ja, habe ich aus Karton und Grasiszeitung ein kleines Häuschen gebaut. So. Dank der Fernheizung ist es angenehm warm. Sie müssen gesehen haben, wie Richard entführt wurde. Ich sehe einiges. Da drüben wohnt eine fatale Flamme, oder wie man das nennt, schleppt da Männer ab. Und wenn die wieder rauskommen, sehen sie aus, als haben Sie denn das Blut ausgesaugt? Eine Vampirin? Na? Vielleicht braucht sie das Blut für ihre Puppen. Die Männer sind völlig beduselt, talken durch die Gegend. Eine ist gleich hier geblieben, da drüben. Da sehen Sie Holzlatten, da lebt jetzt da. Und wie sieht der Mann aus? Ja, so um die 50, graue Haare, ziemlich groß. Das könnte Richard sein. Wir müssen zu ihm. Nein, der pennt um diese Zeit. Na und? Wir müssen ihn retten. Ja, aber was ist jetzt mit meinen 23,50 für die Notschlafstelle? Übernehmen Sie das? Ich? Ich habe schließlich das Taxi bezahlt. Der Mann rümpfte die Nase, als ich ihm eine 20er-Note zusteckte. Unter den Holzlatten, die wie ein schiefes Zelt aufgestellt waren, lag tatsächlich ein Mann. Frau Lercher hielt die Hand vor den Mund und ich war mir nicht sicher, ob sie es tat, weil sie entrüstet war oder weil der Mann einen äußerst unangenehmen Gestank absonderte. Das ist nicht Richard. Dann können wir ja beruhigt nach Hause gehen. Vielleicht weiß er etwas über Richards Verschwinden. Ach, was ist los? Ich möchte schlafen. Hauen Sie ab. Wir suchen einen Mann, der hier auf dem Gelände abhanden kam. Einer ist gut. Die sehen einander alle ähnlich. Alle geklont. Das ist eine Verschwörung der CIA. Wir sind längst nur noch Figuren in einer Fernsehserie. Egal, was wir tun. Das Drehbuch ist vorgeschrieben. Was erzählt er für einen Unsinn? Er hat mit ziemlicher Sicherheit zu viele Bücher gelesen. Sie saugen einem den Kopf aus und danach ist nichts mehr da. Keine Erinnerung. Keine Vergangenheit. Wie lange leben Sie schon hier? Kann mich an nichts erinnern. Nur an all die Klone. Sind Sie schon mal sich selbst begegnet? Das ist grauenhaft. Sie sind sich selbst begegnet? Alles ist voll davon. Da hinten. Es gab doch einen Film, die Körper. Nachbarfresser. Sie erinnern sich an erstaunlich viel für jemanden, der sich an nichts erinnern kann. Meinen Namen und meine Vergangenheit habe ich vergessen. Aber ich erinnere mich an Filme und Fußballspiele. Er hat auf die Lagerhalle gezeigt. Wir sollten uns dort umsehen. Horror! Sie sind da. Überall. Manchmal bewegen sie sich. Er zeigte erneut auf die Lagerhalle und gleichzeitig begann er zu zittern und zucken. Gemeinsam mit Frau Lercher näherte ich mich der Halle und stellte erstaunt fest, dass die Eingangstür nicht abgeriegelt war. Im Innern suchten wir nach einem Lichtschalter. Als die Halle durch kaltes Neonlicht erhellt wurde, machte Frau Lercher einen Schritt rückwärts. Was ist das? Das sind Puppen. Die sehen verdammt echt aus. Und alle Gesichter sehen sich ähnlich. Da hinten, das ist Richard. Das ist auch eine Puppe. Und das da? Ist das nicht dieser Typ, der ständig in den Zeitschriften zu sehen ist? Offenbar sind diese Männer alle in die Finger einer Puppenmacherin geraten. Da! Das ist noch eine Puppe, die wie Richard aussieht. Nicht gerade lebensecht. Die Haut ist wächsern und die Augen starr. Glauben Sie, dass das der echte Richard ist? Sieht ganz danach aus. Sie hat ihn auf dem Gewissen. Und ich habe ihn gefunden. Kriegt man für so etwas nicht eine Belohnung? Für sowas kriegt man eine Menge Ärger. Dann verschwinde ich jetzt. Sagen Sie der Polizei, dass ich nach Hause fuhr. Mit einem Mord möchte ich nichts zu tun haben. Ich dachte, Sie sind mit Richard befreundet gewesen. Wir gingen ab und zu aus. Aber er war zu alt für mich. Ich mag Männer nicht, die immer alles besser wissen, weil sie schon alles einmal erlebt haben. Sie verschwand still und leise und ich rief die Polizei an und überlegte mir, wie oft ich dies schon erlebt hatte und ob das der Grund war, weshalb junge Frauen keine Nacht mehr mit mir in düsteren Lagerhallen verbringen wollten. Diesmal war die Polizei schneller am Tatort, was aber nicht dazu führte, dass die Spuren effizienter gesichtet wurden. Als der Tote abtransportiert worden war, unterhielt ich mich mit dem ermittelnden Beamten über nachmitternächtliche Ermittlungserfolge. Üble Sache, Maloney. Am Toten wurden keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt. Vermutlich starb er eines natürlichen Todes. Was die Arbeit der Polizei natürlich erleichtern würde. Ich stelle mir das so vor. Der Tote hat gehört, dass hier lebensechte Puppen hergestellt werden. Er stellte sich als Modell zur Verfügung. Als er danach sein Ebenbild sah, erlitt er einen Herzinfarkt und starb. Und wenn er sich nicht freiwillig als Modell zur Verfügung gestellt hat? Nicht freiwillig? Ich weiß nicht, Maloney. Für wenig Geld tun die Leute alles Mögliche. Nackt posieren oder neue Medikamente testen. Modell zu stehen für einen Puppenmacher ist wahrscheinlich lukrativer als das, was Sie den lieben langen Tag machen. Der Puppenmacher ist eine Frau. Und es gibt Männer, die sich nach einem Treffen mit dieser Frau nicht mehr daran erinnern können, was sie alles mit ihnen angestellt hat. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Männer verdrängen besser als Frauen. Manchmal verdrängen sie sogar die Frauen. Ich habe ein Buch gelesen. Offenbar können Sie all den Unsinn, den Sie lesen, nur schlecht verdrängen. Zudem glaube ich, dass Sie dieses Buch schon einmal gelesen haben und schon damals den Inhalt durcheinander brachten. Ein Mann hat drei Frauen geheiratet, ohne sich bewusst zu sein, dass es Polygamie war. Er hat die ersten beiden Frauen einfach verdrängt. Männer neigen auch dazu, Niederlagen zu verdrängen, während Frauen Niederlagen höher gewichten als Siege. Das liegt an den unterschiedlichen Gehirnhälften. Bei Ihnen dürfte es keine Rolle spielen, welcher Hohlraum links oder rechts angesiedelt ist. Man kann die verschiedenen Gehirnhälften ganz bewusst stimulieren, Maloney. Künstler tun das, aber auch Abenteurer. Und Boxer. Boxer zerstören die Gehirnzellen des Gegners, aber das ist ein anderes Buch. Das Sie hoffentlich noch nicht gelesen haben. Man müsste mehr Zeit haben für all die Bücher. Je weiter der Horizont wird, umso klarer sieht man. Er nannte mir die Titel einiger Bücher, die sich neben seinem Bett stapelten. Als ich den Tatort verließ, dämmerte es bereits. Zusammen mit anderen Nachteulen und ein paar Frühaufstehern schüttete ich Kaffee in mich hinein und ließ mich von einer spröden Schönheit aus dem Balkan zu Rühreiern mit Schinken überreden. Als die Bedienung einkassierte, war die spröde Schönheit verschwunden und ich wunderte mich über die drei Gläser Champagner auf der Rechnung. Meine Klientin begrüßte mich nicht in Champagnerlaune. Hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Diskretion. Und jetzt erzählen Sie mir von einer Leiche und mittendrin eine Puppe, die aussieht wie mein Klient. Ihr fällt nicht weiter auf inmitten all der Puppen. Die Künstlerin hat eine Vorliebe für Männer, deren Gesichter sich ähneln. Die Puppe muss umgehend zerstört werden. Was genau hat sie mit meinem Klienten gemacht? Vermutlich gibt sie den Männern etwas ins Glas. Und wenn sie wehrlos daliegen, macht sie einen Abdruck des Gesichts. Vielleicht in Gips, vielleicht in Wachs. Aber ich glaube nicht, dass sie mit den Männern oder anderweitig verkehrt. Sie glauben? Ja. Ich hätte genauso gut einen arbeitslosen Pfarrer anstellen können. Danke. Ich benötige Fakten. Wir müssen absolut sicher gehen, dass die fragliche Nacht keinerlei Komplikationen für meinen Klienten nach sich zieht. Sie sollten weniger geschwollen daherreden und dem ollen Meloni vertrauen. Ich möchte nicht, dass Sie weiter ermitteln. Jetzt, wo es interessant wird? Die Polizei wird den Fall nicht aufklären. Sie geht von einem Unfall aus. Das ist doch wunderbar. Wir werden diese Puppenmacherin kontaktieren und darauf bestehen, dass sie die Puppe, die sie nach dem Abbild meines Klienten gemacht hat, zerstört. Und was ist mit dem Toten? Für mich sieht das nach Mord aus und nicht nach Unfall oder Unglück. Das soll uns nicht kümmern. Wenn Sie schriftlich eine Unterlassung unterschreiben, kriegen Sie 5.000 auf die Hand. Eine schriftliche Unterlassung? Sie erklären darin, dass Sie sich weder in die polizeilichen Ermittlungen einmischen, noch sonst wie den Fall der Puppenmacherin weiterverfolgen. Und wenn ich diese Unterlassung unterlasse? Kriegen Sie 1.000 auf die Hand. Und meine innigste Verachtung. Nach reiflicher Überlegung entschied ich mich für die günstigere Variante. Ihre innigste Verachtung äußerte sich darin, dass sie mir die Tausendernote vor die Schuhe flattern ließ. Was mich nicht weiter störte. Schließlich ist sich unser Eins noch gewohnt, für sein Geld zu arbeiten. Am späteren Nachmittag machte ich mich auf die Suche nach der Puppenmacherin. Ich fand sie in der Bar, in der sie jeweils nach neuen Modellen Ausschau hielt. Eine Leiche bei den Puppen? Davon weiß ich nichts. Und das soll ich Ihnen glauben? Es ist mir egal, was Sie glauben oder nicht glauben. Ich bin Künstlerin. Ich habe meine eigenen ethischen und moralischen Vorstellungen. So. Aber eine Leiche würde ich niemals neben die schönen Puppen legen. Die Männer sind für Sie nur Mittel zum Zweck. Klar doch. Die einen sind gut fürs Bett, die anderen sind gut für die Kunst. Ja, und dann gibt es noch jene, die gut sind für den Lebensunterhalt. Ja, und wozu all die Puppen? Möchten Sie damit etwas ausdrücken? Ausdrücken sollte man nur tuben. Ich plane seit längerem meine große Ausstellung mit mehreren hundert Puppen. Am Anfang war es leicht, Modelle zu finden, aber mit der Zeit fand ich kaum noch Freiwillige. Die Gesichter müssen optisch ähnlich aussehen. Deshalb kommen Sie zum Beispiel nicht in Frage. Ja, ich möchte auch nicht bewusstlos bei Ihnen rumliegen. Die Männer sind danach nur etwas beduselt. Sie erinnern sich nicht mehr daran, was vorgefallen ist. Wie nach einem Rausch. Völlig harmlos. Der Tote sah nicht berauscht aus. Er war einfach nur tot. Damit habe ich nichts zu tun. Alle Männer sind wieder aufgewacht. Ausnahmslos. Was ist eigentlich mit dem Mann, der unter einem Bretterverschlag neben der Fabrik haust? Ich kenne den Mann nicht. Der labert dummes Zeug wie die meisten Männer. Fühlt sich beobachtet und bedroht. Glaubt, dass eine Verschwörung im Gang ist. Männer können einfach nicht damit umgehen, dass man nicht alles erklären kann. Deshalb erfinden sie Religionen und Verschwörungstheorien. Das sind Kindereien. Als ich wieder in meinem Büro saß, erhielt ich einen Anruf aus dem Polizeipräsidium. In der Gerichtsmedizin hatten sie festgestellt, dass der Tote erstickt war. Nachdem ich die Polizisten meine Theorie erzählt hatte, dauerte es unendlich lange, bis er sich bereit erklärte, mich auf dem Fabrikgelände zu treffen. Die Puppen kommen aus dem Weltraum. Das sind zuerst nur kleine Kapseln. Darin wachsen die Puppen heran. Und danach verpuppen sich die Puppen. Genau. Irgendwann werden die echten Menschen durch die Puppen ausgetauscht. Wenn der echte Mensch tot ist, erwacht die Puppe zum Leben. Dieser Mensch leidet an einem Syndrom. Wahrscheinlich sehnt er sich nach Aufmerksamkeit. Weil er aber weder singen, tanzen noch Eislaufen kann, bleibt ihm eine Castingsendung verwehrt und er weiß, dass er nie berühmt wird. Deshalb erzählt er hier Unsinn, um auf sich aufmerksam zu machen. Er könnte auch als The Next Generation Polizist Gedichte vortragen und Kreuzworträtsel erbrechen. Ich habe sie gesehen. Sie sind da drin. Und ich habe gesehen, wie eine der Puppen zum Leben erwachte. Und ich habe gesehen, wie ein Mensch tot dalag. Sie haben die Leiche gesehen und eine lebendige Puppe? Dieser Mann ist krank, Maloney. Vermutlich ein einsamer Säufer, der anstelle von Mäusen lebende Puppen sieht. Was haben Sie mit der zum Leben erwachten Puppe gemacht? Ich ging auf sie los. Heldenhaft. Jemand muss es tun. Hat sich nicht gewehrt. Ist umgefallen. Hab eine Decke auf das Gesicht gedrückt. Sie haben die Puppe erstickt. Seither herrscht Ruhe. Sie wissen jetzt, dass ich hier wache. Ich rette die Menschheit. Es reicht! Für diesen Unsinn bin ich nicht zuständig. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Wegen Behinderung der Justiz und wegen mangelnder Körperhygiene. Seit wann ist das ein Verhaftungsgrund? Mit dem neuen Polizeigesetz sind wir flexibler geworden, Maloney. Mangelnde Körperhygiene kann ansteckende Krankheiten verbreiten. Und das ist strafbar. Wir werden diesen Herrn auf Viren und Bakterien untersuchen. Ich kann hier nicht weg. Ich muss die Menschheit retten. Der Mann ist der Mörder. Er hat nicht die Puppe, sondern den echten Richard ermordet. Er hielt die Puppe für den Menschen und umgekehrt. In seiner Logik hat er richtig gehandelt. Habe ihn überwältigt. Großartig. Mir fallen heute ständig die Namen von Fluggesellschaften ein. Vielleicht bin ich Pilot. Sie haben einen Vogel. Das ist alles, was Sie mit Aviatik verbindet. Wir werden den Mann erkennungsdienstlich untersuchen. Männer wie er haben meist eine lange Vorgeschichte. Tatsächlich war die Vorgeschichte von Herrn Engstein ziemlich lang. Er hatte vor vielen Jahren ein Vermögen geerbt, das er in ganz wenigen Jahren verprasste. Danach lebte er unstetig, bis er auf das Lagerhaus mit den Puppen stieß. Er nistete sich dort ein, um die Menschheit zu retten. Was auch schon bei anderen mit tödlichen Konsequenzen geendet hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Puppenmacherin.